Satanische Werke der Rap-Industrie werden von mir zerstört in der Zeremonie. Denn ich lasse die Hölle und Erde verschwitzen, so dunkel, dass niemand mehr Tageslicht sieht. Ihr werdet beerdigt, ich komm aus der Hölle direkt, um euch alle in Erleuchtung zu geben. Denn mein Segen, der besteht nur noch aus Trauer, denn außer in Träumen könnt ihr mich nicht sehen. Ich hab lange drauf gewartet, dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin. Musste viele Opfer bringen, ich erfüll mein Lebenswillen. Geboren für die Scheiße, ich bin sowas wie ein Gott. Wenn ich Namen erwähne, dann hab ich Tote in meinem Block. Ich bin sowas wie ein Gott und ich herrsche über ihn. In Audiowellenform geht es direkt in dein Hirn. Das ist besser als eine gute Droge, mach die Mucke an die Türen zugezogen. Du redest von Gott, doch er wird dir nicht helfen. Denn Gott ist Hammer und er liest dir die Verse von Tod und Verderben. Ja, rede du weiter, ich stehle mir all eure geliebten Weiber. Ein Zeichen des Gottes, ihr werdet verrotten. Vergib mir die Sünden, ihr werdet sie büßen. Ihr werdet beerdigt, ich komm aus der Hölle direkt, um euch allen in Erleuchtung zu geben. Denn mein Segen, der besteht nur noch aus Trauer, denn außer in Träumen könnt ihr mich nicht sehen. Ein Zeichen des Gottes, ihr werdet verrotten. Vergib mir die Sünden, ihr werdet sie büßen. Ey yo, Kamikaze, Bruder, was ist da der für neuer Scheiß? Mach mal lieber wieder Lieder in dem alten Style. Alter, hier bin ich real Hip-Hop und bounce back. Meine Lines gleichen deiner Mutter alles auf Fett. Ich hab bisschen auf mich warten lassen mit dem neuen Track machen. Naja, da war halt so viel auf der Festplatte. Ich wollte zum Beispiel ein Album machen, aber wie ihr wisst, ist das halt zum Kacken. Chickity Mickity yo, Kamikaze float auf dem Beat. Und halb deutsch, Rap ist mittlerweile depressiv. Ey, der beste Erfolg, den ich heute erreicht hab, das war, dass ich mein altes Handy geschrottet hab. Und das war auch gut so, weil sonst hätte ich heute wahrscheinlich einen miesen Herzinfarkt. Also hört mal her! Ich bin vom Skill einfach der beste Untergrundrapper. Da kann man sagen, was man will, aber diese Mucke, die brettert oder scheppert wie auf deinen Billigboxen. Die Scheiße, die ich jetzt rappe, da bin ich mir sicher, die geht einfach niemals Gold. Und wenn ich in tausend von Jahren hier immer noch sitz mit 500 Klicks, was soll's? Scheiße, die ich jetzt